führte Bob und Peter noch in eine etwas kleinere Halle, die direkt neben der riesigen Güterhalle lag, und zeigte ihnen, wo und wie hier seinerzeit die Lokomotiven repariert wurden. Dann bedankten sich Peter und Bob bei ihm für die interessante und fachkundige Führung und gingen zu ihren Rädern zurück. Los komm, Peter. Fahren wir zum Schrottplatz zurück. Jupiter wird sicher schon unruhig auf unseren Bericht warten. Soll ich raten, was er dazu sagen wird? Fantastisch, Kollegen. Heute Nacht werden wir uns den Bahnhof mal näher anschauen. Ja, ja, ja. Vorsicht, Peter, das rote Auto da! Wo kommt der denn auf einmal her? Meine Güte! Hi, Jupe. Hi. Da sind wir wieder. Psst. Ja, Inspektor, das wäre wirklich nett. Bringt mich noch um meinen Verstand, Jupiter Jones. Ich werde es euch wissen lassen, wenn ich etwas herausgefunden habe. Vielen Dank, Sir. Na, Jupiter, hast du Inspektor Milton mal wieder genervt? Ja, was heißt hier genervt? Ich habe ihn lediglich um seine Mithilfe gebeten. Ach, ihr wisst doch, wie er ist. Er schimpft zwar über uns, hat uns aber immer geholfen. Ich bin sicher, er ist bereits unterwegs und sucht die Akten über den Postraub raus. Aber nun erzählt mal, was eure Ermittlungen ergeben haben. Ja, gut, also, pass auf. Peter und Bob berichteten dem ersten Detektiv von ihren Beobachtungen am Bahnhof und von der Führung, die Donald Forthland mit ihnen gemacht hatte. Sie ließen kein Detail aus und erzählten Jupiter auch alles, was sie über Ellie erfahren hatten. Vielleicht ist das Geld in dem Raum unter den Gleisen. Nein, das glaube ich nicht. Dort ist nichts mehr. Aber der Raum könnte doch zum Rätsel passen. Neonröhren, Postsortierung. Habt ihr ihn euch genau angeschaut? Nein, Mr. Forthland hat nur mal kurz reingeleuchtet. Da waren nur Millionen von Spinnweben. Sicher gibt es dort noch genügend Verstecke. Dazu müssten wir aber wissen, wo sich Ellie und Montana das erste Mal geküsst haben. Wir müssen mehr über die beiden herausfinden. Dann finden wir auch das Geld, bestimmt. Lasst uns heute Nacht noch einmal hinfahren. Hab ich's nicht gesagt, Bob. Ja, hast du. Ja, Jupiter Jones von den drei Detektiven. Bist du dir eigentlich im Klaren darüber, was ihr mir da wieder eingebrockt habt? Über diesen Fall sind mehr Akten vorhanden, als ich mit beiden Händen tragen kann. Und bevor du mit einem weiteren Vorschlag kommst, ich würde morgen noch vor dem Fax stehen. Also bewegt euch ein bisschen und kommt gefälligst hierher, wenn ihr sie sehen wollt. Es dauerte eine ganze Weile, bis sich die drei Detektive durch die Aktenberge gearbeitet hatten. Inspektor Milton hatte sie, nicht ohne vorher noch einmal zu betonen, dass solche Aktionen eigentlich nicht erlaubt seien, in dem kleinen Nebenraum seines Büros alleine gelassen. Bob machte sich eifrig Notizen. Danach beschloss Jupiter, in Teds Eisparadies eine wohlverdiente Pause einzulegen. Also das Interessanteste ist meiner Meinung nach der Unfall von Shane Montana. Mhm. Die Polizei konnte zwar seinen Wagen aus dem Wasser unter den Klippen fischen, doch seine Leiche wurde nie gefunden. Vermutlich wurde er beim Sturz auf die Felsen aus seinem Wagen geschleudert und vom Meer mitgerissen. Mhm. Sie erklärten ihn für tot, klar. Aber angenommen, der Unfall war nur vorgetäuscht. Was? Ja, dann genießt er heute vermutlich mit dem Geld aus dem Überfall ein ruhiges Leben unter Palmen. Ja, also dann lösen wir den Fall niemals. Leider haben wir kaum Informationen über Montana und Ellie gefunden. Wir wissen, dass sie am 24. Dezember Geburtstag hatte, aber über ihr früheres Leben stand kein einziges Wort in den Unterlagen. Das gleiche bei Montana, kaum verwertbare Informationen, die uns weiterhelfen können. Jupiter, merkst du eigentlich nicht, dass wir uns immer neue Fragen stellen? Also meiner Meinung nach wird dieser Fall ungelöst bleiben. Daran beißen sich auch die drei Detektive die Zähne aus. Was ist mit dem Einbrecher? Hier geht es um irgendetwas. Ach, Jupiter. Mein Gefühl sagt mir, dass es Spuren gibt. Ja, wir haben sie bisher nur übersehen. Moment mal. Jupiter? Ja, da fällt mir gerade was ein. Und? Peter. Ja? Erinnerst du dich noch an dieses rote Auto, das uns am Bahnhof fast überfahren hätte? Das war doch ein Citroën, oder? Ja, ja, ich glaube, ja. Dieser Wagen stand vorhin auf der anderen Straßenseite vom Schrottplatz. Wirklich? Ja. Hast du dir das Nummernschild gemerkt? Ja, natürlich nicht. Mir wurde ja eben erst bewusst, dass ich den Citroën schon das zweite Mal gesehen habe. Am Abend fuhren die drei Detektive erneut zum alten Bahnhof. Während sich die Dunkelheit langsam über Rocky Beach legte, radelten sie zum Eisenbahngelände. Diesmal nahmen sie die Zufahrt zu den Gütergleisen und erreichten so die überwucherte Posthalle von der Rückseite her. Eines der alten Zufahrtstore war nicht verschlossen. Es ließ sich unter Aufbietung aller Kräfte quietschend öffnen. Die riesige, dunkle Halle wirkte gespenstisch. Vorwärts, Kollegen. Taschenlampen an und los. Sag mal, muss das wirklich sein? Mich gruselt es hier schon. Nun stell dich doch nicht so an, Zweiter. Es ist keine Menschenseele hier. So, dort lang, Jupiter. Ja. Was sagst du nur, um mich zu beruhigen? Hier, die Treppe, die führt zu den Monsterspinnennetz. Mal auf zu quatschen. So. Da sind wir. Wie geht? Hier ist ja wirklich alles voller Spinnenweben. Ekelhaft ist das. Seht mal. In diesen Holzregalen wurde früher die Post vorsortiert. Jedes Fach ist mit einem Straßennamen versehen. Ja. Aber alle Fächer sind leer. Es wäre ja auch noch schöner, wenn hier meine Geburtstagspost von vor 12 Jahren liegen würde. Schaut mal. Metallschränke. Ob das die Privatspinde der Mitarbeiter waren? Ja, das sieht so aus. Hier. Jonathan, Finn, Vivian, Tony, Ellie. Guck mal. Schade. Mist. Was hast du denn erwartet, Peter? Naja, also Nee, eigentlich nichts. Na, dann sei doch zufrieden. Das ist doch genau das, was wir gefunden haben. Nichts. Also suchen wir weiter. Also, ich bin inzwischen Peters Meinung, Joop. Hier ist nichts. Montana muss mit seinem Rätsel einen anderen Ort gemeint haben. Doch! Doch, wartet! Was denn? Hier ist doch was. Seht ihr? Hier, Bob, leuchte mal. Ja. Hier in der Wand, da fehlt ein Stein. Ach nee, der ist, glaube ich, nur rausgefallen. Ach, hier unter dem Regal liegt er. Fehlalarm. Nein. Gib mal her, den Stein. Hä? Ein einzelner Stein kann niemals mitten aus einer Wand herausbrechen und dann einen Meter weit durch den Raum fliegen. Leuchte mal, Bob. Ja. Hier. Na, sieh doch mal. Auf dem Stein ist ein winziges Herz eingekratzt. Ja. Ob das die Stelle ist, an der sie sich das erste Mal geküsst haben? Das könnte doch sein. Gut möglich. Freiwillige vor. Wer greift in das Loch in der Wand? Ich sehe schon. Ich mach's. Peter, leuchte mal. Gern. Und? Es ist ziemlich tief, aber außer einigen Mörtelbrocken scheint hier nichts zu sein. Nee, hier ist nichts. Hände hoch! Wer sind Sie? Was wollen Sie? Das Geld. Endlich. Ihr habt das Versteck für mich gefunden. Ja, aber hier ist ja nichts. Hä? Ihr haltet mich wohl für völlig bescheuert. Und du? Ja? Langsam raus mit der Hand. Zeig mir, was da ist. Ja, aber da ist ja nichts. Hier, greifen Sie doch selbst rein, wenn Sie mir nicht glauben. Damit ihr zu dritt über mich herfallt, ha? Das ist doch Unsinn. Hören Sie, wir sollten uns vernünftig unterhalten. Nehmen Sie Ihre Pistole runter und wir verhalten uns auch ruhig. Und dann fühlen Sie selbst. Ja. Okay, stellt euch dort rüber. Ja. Tatsächlich. Leer. Das sage ich doch. Können Sie jetzt nicht endlich die Pistole runternehmen? Okay. Es ist nur eine Spielzeugpistole. Was? Verdammt. Es ist zum Haare raufen. Das schöne Geld. Seit 12 Jahren. Seit 12 Jahren? Was meinen Sie damit? Was haben Sie mit dem Geld aus dem Postraub zu tun? Sind Sie einer der Räuber von damals? Oh nein, ganz sicher nicht. Wer sind Sie dann? Ach, das ist eine lange Geschichte. Also, mein Name ist Steve Finnegan. Mhm. Als ich 3 Jahre alt war, suchten meine Eltern eine Pflegemutter für mich. Und so kam ich zu einer alleinstehenden Frau, die sich rührend um mich kümmerte und immer mehr zu einer Ersatzmutter für mich wurde. Ellie Sparrow. Aha. Warum stand über Sie nichts in den alten Polizeiakten? Ihr kennt die Polizeiakte von Ellie? Ja. Naja, ich bin mit 17 von zu Hause ausgezogen. 2 Jahre vor dem Überfall. Vermutlich deshalb. Leider geriet ich auf die schiefe Bahn und kam ins Gefängnis. Aha. Dort lernte ich Ethan Myers kennen. Einen der Ganoven, die den Postzug überfallen hatten. Er erzählte mir die ganze Geschichte. Aha. Sie waren zu viert. Die 3 im Knast waren überzeugt, dass ihr Boss mit dem Beutegeld auf sie warten würde, wenn sie ihre Strafe abgesessen hätten. Ja, aber was er vermutlich nicht tat. Ja. Myers wollte mir den Namen des Anführers der Bande nicht verraten. Aber ich kam trotzdem dahinter, dass es sich nur um Shane Montana handeln könnte. Den damaligen Freund von Ellie. Mhm. Er muss der Anführer gewesen sein. Montana war kein guter Mensch. Er behandelte Ellie oft wie Dreck. Als ich aus dem Knast kam, wollte ich Rache. Sie wollten ihm das Geld stehlen und ihn damit gewissermaßen bestrafen? Ich wollte es Ellie zukommen lassen, um ihr endlich ein angenehmeres Leben zu ermöglichen. Mhm. Doch Montana war inzwischen tot. Wo sollte ich das Geld also suchen? Ellie verheimlichte mir etwas. Sie musste mehr wissen, als sie zugab. Aber so sehr ich auch fragte und suchte, ich fand keine Hinweise. In den letzten Jahren habe ich den Kontakt zu Ellie leider sehr schleifen lassen. Aha. Ich habe erst durch die Anzeige, die Mr. Walker und Ellies Schachverein in der Zeitung aufgegeben haben, von ihrem Tod erfahren. Aha. Und da kamen die Erinnerungen zurück. Ich fuhr zu ihrem Haus. Keine Ahnung, was ich mir dort noch erhoffte. Allerdings warst du, Jupiter, gerade dabei, die letzten Möbel aufzuladen. Auf eurem Schrottplatz konnte ich dann einige alte Ordner kaufen. Aber auch sie enthielten keine Hinweise mehr. Ach, sie waren das. Mein Onkel hätte sie vor Ellies Haus fast überfahren. Dann waren sie auch der Einbrecher. Einbrecher? Ja. Nein, wieso denn? Und niemand hat mich umgefahren. Was fahren Sie für ein Auto, Mr. Finnegan? Ich habe zurzeit kein Auto. Warum fragst du? Es gibt noch jemanden, der sich für diesen Fall interessiert. Am nächsten Tag machten sich die drei erneut auf den Weg zum Polizeipräsidium, um sich ein weiteres Mal die Akte Montana anzuschauen. Jupiter war der Meinung, dass sie irgendetwas übersehen haben mussten. Doch auch diesmal konnten sie nichts entdecken, das sie irgendwie weitergebracht hätte. Inspektor Milton, wo werden eigentlich die Beweisstücke der Spurensicherung zu einem Unfall wie dem von Shane Montana aufbewahrt? Also, ich weiß nicht, was du dir davon nun wieder versprichst, Jupiter Jones. Bist du der Meinung, die Polizei könne ihre Beweisstücke nicht selbst bestmöglich auswerten? Ach, das würde ich mir nie erlauben, Sir. Bedenken Sie jedoch, wie oft eine nachträgliche Betrachtung ungeklärter Kriminalfälle und die neuerliche Prüfung gesicherter Indizien Erstaunliches zutage förderte. Moment, sowas habe ich mir schon gedacht. Aha. Also, hier, ihr Meisterdetektive, hier ist der Karton mit den Dingen, die nach dem Unfall aus Montanas Auto geborgen wurden. Ach, das ist ja ein Ding. Danke, Sir. Bitte, bitte. Und? Nicht viel drin. Schlüsselbund, Feuerzeug, ein bisschen Kleingeld. Streichholz. Streichholzriefchen. Das ist ein Schächtelchen eher. Und, was steht drauf? Jims Bootsverleih. Aha. Was noch? Führerschein. Päckchen Zigaretten. Black Gold. Ja. Das ist die gleiche Marke wie die, die du auf dem Schrottplatz gefunden hast. Ja. Also lebt Montana vielleicht doch noch. Ja. Das muss leider noch gar nichts heißen, Kollegen. Wahrscheinlich rauchen Millionen Menschen in Amerika diese Marke. Aber möglich wäre es. Schreibt er noch alles auf, Bob. Ja, ja, ja. Seht mal. Die Streichholzschachtel. Hier steht was drin. Zeig mal her. Hier. Gib mal. Ach, je. Was ist das winzig geschrieben? Da steht CC-DC-0. Nicht so schnell, nicht so schnell. 1-4. Okay. Komma, ja. A-A-H, Strich, C-I, Strich, C-A, Strich, I-C, 2-3. 2-3. Also, C-C, D-C, DC 0A14, AAH, CI, CA, EC 23. Eine Safe-Kombination kann es auf jeden Fall nicht sein, viel zu lang. Und eine chiffrierte Telefonnummer? Auf den Telefonen steht doch für jede Ziffer auch ein Buchstabenblock. Bei der 2 steht ABC, bei der 3 steht DEF und so weiter. Keine schlechte Idee, Peter. Warte mal, was wären das dann? Das wäre dann 22, 32, 62, 14. Ja. Nach einer Telefonnummer sieht das nicht aus. Moment mal. Moment mal. Wie wär's denn mit der umgekehrten Version des einfachsten aller Codes? Naja, man nimmt das Alphabet und ordnet jedem Buchstaben eine Zahl zu. Das A die 1, das B die 2 und die C die 3 und so weiter. Ja. Ich weiß noch, dass mein Name früher immer 2152 war. Ja, und in diesem Fall wäre es umgekehrt und die Buchstaben stehen für bestimmte Zahlen. Also das C für eine 3, das D für eine 4 und so weiter. Ja, keine schlechte Idee. Probieren wir es mal. Ja, CC, das wäre 3-3. DC ist 4-3. Ja. Nochmal DC ist nochmal 4-3. Ja. O, oder ist das eine 0? Also, eine 0 bleibt dann aber eine 0, oder? Denn dafür gibt es ja keinen Buchstaben. Also 0-1. Ja, würde ich auch sagen. Nicht? Und die 14? Das ist ja auch schon eine Zahl. Sag mal, oder ist es jetzt genau umgekehrt? Hm. Dann wäre 1-4 gleich A. D. Oder wenn es 14 heißen soll. Moment mal. A, B, C, D, E, F, G, also das H, wäre, also, J, K, L, M, N. Ja, also N. Das würde bedeuten, 33, 43, 43, 0, 1, N oder wie? 5, 3. Und die 23 ist das W. Ich habe nämlich schon vorgezählt. Also lautet die zweite Reihe 118-39-31-53 W. Ja, und was machen wir jetzt mit diesen ganzen kryptischen Zahlenreihen? Das ist doch Humbug, oder? Halt mal. Ich habe noch eine Idee. Reich mir mal bitte die Faltkarte von Kalifornien, ja. Jupiter, ja? Ja. Danke. So. Jetzt brauchen wir nur noch das Foto. Ja, genau. Hier. Danke. Hier. Seht. Das Inselfoto von Ellie. Mhm. Aha, hier. Hier. Das könnte die Insel sein. Und ihre Koordinaten. Moment. Ach so, jetzt verstehe ich. Hm? N steht für nördliche Breite und W, natürlich, steht für westliche Länge. 33, 43, 43, 0, 1, N bedeutet 33 Grad, 43 Minuten und 43,01 Sekunden nördlicher Breite. Ja. Koordinaten also. Ja. Das ist ja ein Ding. Allerdings ist diese Insel, wie heißt sie nochmal? Hennepin Island. Ja. Laut Legende militärisches Sperrgebiet. Was? Wartet mal. Wartet mal, hier ist doch irgendwo dieses Buch über kalifornische Inseln. Warte mal. Und? So. Pennington Island. Ja? Genau. Seit den 60er Jahren militärisches Sperrgebiet. Ach. Testlabor. 1978 aufgegeben. Betreten nach wie vor, jedoch strengstens verboten. Wisst ihr was? Wir sollten uns mal unbedingt... Nein. Oh, nein, Jupiter. Du willst doch nicht etwa da... Das ist... Wir können doch ganz unbefangen drumherum schippern. Halt ihn fest. Ja, ich glaube, der ist verrückt geworden. Der hat seinen Verstand vollständig ausgeschaltet. Militärisches Sperrgebiet. Mann! Die Armee sperrt uns ein, wenn man uns erwischt. Also ich habe sowieso einen Termin beim Zahnarzt. Heute ist es dafür sowieso schon zu spät. Versuch nach deinem Zahnarzttermin doch bitte mehr über Pendleton Island rauszufinden, ja? Gut, klar, mach ich. Okay, vielleicht kann ich es ja noch verhindern. Ich wollte ohnehin noch eine Runde am Strand joggen und werde mir bei dieser Gelegenheit mal Jims Bootsverleih anschauen. Den gibt es nämlich heute noch. Sehr gut, Peter. An die Arbeit. Peter radelte hinunter zum Hafen, kettete sein Fahrrad an einen Zaun und schlenderte gemütlich zu Jims Bootsverleih. Neben dem Eingang der kleinen Holzhütte ragte der Bootssteg ins Wasser, an dem nur noch ein einziges Boot festgemacht war. Der zweite Detektiv überlegte, wie er vorgehen sollte. Einfach ein Boot mieten? Fragen, wie weit es nach Pennington Island sei und die Reaktion abwarten? Während er noch überlegte, hielt vor dem Haus ein roter Citroën. Ein hagerer Mann stieg aus und ging auf die Tür des Bootsverleihs zu. Der rote Citroën. Jetzt wird's interessant. Mal schauen, ob ich durch das offene Fenster etwas hören kann. Hallo, Jims Bootsverleih? Nein, für den Rest des Tages habe ich keine Boote. Wir sind alle unterwegs. Nein, ich kann Ihnen leider kein Boot vermieten. Tut mir leid, wiederhören. Wann kommen die Auftraggeber? Gegen 7. Ich habe... Verdammt. Jims Bootsverleih, ich habe heute Ja, Doc Brown ist schon hier. Es ist alles arrangiert. Die Herren kommen gegen 7. Wir fahren dann gleich rüber. Nein, nein, kein Problem. Moment. Wo ist denn mein Stift? Ach, hier. Ja? Ja? Okay, ich regel das. Bis später. Na, das Shane? Ja. Glaube ich nicht. Er ist schon drüben auf Penn. Allerdings fehlen ihm noch einige Unterlagen. Ich muss schnell noch mal zum Stützpunkt und die beiden Pläne holen. Kannst du auf den Laden aufpassen? Wenn es sein muss. Sind eh keine Boote mehr da. Alle vermietet. In einer Stunde bin ich zurück. Peter wartete nicht ab, was die beiden Männer noch besprachen. So schnell er konnte, rannte er zu einer Telefonzelle und rief in der Zentrale an, um Jupiter seine Beobachtungen mitzuteilen. Aus der Entfernung konnte er beobachten, wie Jim in einen alten Chevy stieg und davonfuhr. Während Jupiter in der Zentrale auf Bob wartete, nutzte er die Zeit, um im Internet weitere Informationen über Pennington Island und Doc Brown in Erfahrung zu bringen. Sobald Bob eingetroffen war, machten sie sich auf den Weg zu Peter. Montana scheint also wirklich noch zu leben. Aber warum ist er immer noch hier in Rocky Beach? Naja, noch wissen wir ja nicht, ob er es wirklich ist. Peter sagte nur, dass Jim mit einem Shane telefoniert hat. Die Puzzleteile fügen sich aber langsam zusammen. Wenn er es ist, wovon ich ausgehe, hatte er das Geld und wollte er damit abhauen? Warum aber schreibt er dann Ellie einen Brief mit dem Hinweis auf das Versteck? Wenn er abgehauen war, warum kehrte er hierher zurück? Warum täuschte er seinen Tod vor? Oder hat er das Geld doch nicht? Was für Geschäfte laufen da mit Jim und diesem Doc? Also das sind wahnsinnig viele Fragen, Jupiter. Stimmt, aber nur wenn wir sie beantworten können, lösen wir diesen Fall. Weißt du, vielleicht gab es da ja jemanden, der schneller war als Ellie und Montana und der das Geld vielleicht durch Zufall gefunden hat. Meinst du Steve Finnegan, Bob? Ja, zum Beispiel. Ja, aber warum hätte er uns erst verfolgen und dann seine Geschichte auftischen sollen? Na, keine Ahnung. Na, vielleicht gibt es noch was, das wir bisher überhaupt noch nicht in Betracht gezogen haben. Konntest du eigentlich auf die Schnelle noch was über diese Insel und diesen Doc Brown rausfinden? Nicht viel. Die Insel wurde von der Armee vor einigen Jahren aufgegeben, hat aber seltsamerweise ihren Status als Militärgebiet behalten. Und nach Doc Brown habe ich einfach im Telefonbuch geschaut. Ach. Für mehr blieb keine Zeit. Aha. Es gibt zwar unzählige Browns, aber nur 2 Doktoren. Aha. Einer ist Tierarzt in Los Angeles, der andere hat eine Praxis für plastische Chirurgie in Mali. Bob! Was denn? Das ist es! Hä? Plastische Chirurgie! Ja, dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin! Hilf mir, ich kann dir gerade überhaupt nicht folgen. Nehmen wir mal an, dass dieser Doc dem angeblich toten Posträuber ein neues Gesicht gemacht hat. Dann kann die Polizei lange nach ihm oder seiner Leiche suchen. Ja. Da könntest du recht haben. Hm? Das wäre tatsächlich denkbar. Montana und dieser Doc kennen sich. Aber welche Rolle spielt Jim? Da vorne ist der Pier. Bald wissen wir mehr. Da ist Peter. Halt an. Ja. Gut, dass ihr so schnell gekommen seid. Ja. Es geht los. Jim ist vor wenigen Minuten wiedergekommen. Dann sind er und der Doc in ein Boot gestiegen und losgefahren. Ich hatte mich hinter den Mülltonnen dort drüben versteckt und konnte noch hören, dass Jim in dem Stützpunkt... In dem Stützpunkt? Ein militärischer Stützpunkt? Ja, natürlich. Das könnte das fehlende Bindeglied sein. Sicher war Jim es auch, der dafür gesorgt hat, dass Pendleton Island auch nach dem Abbau der militärischen Anlagen für die Öffentlichkeit unzugänglich bleibt. Na, wer weiß, in welcher Verbindung er zum Militär steht. Ich habe uns während Jim unterwegs war ein Boot organisiert. Gut. Wir müssen gleich los, sonst kommen wir zu spät und der ganze Spuk ist vorbei, ehe wir ankommen. Also. Oder gerade. Du kannst dort anlegen. Hände hoch und vorwärts zu der Tür da. Der vom Bewegungsmelder angekündigte Besuch ist da. Guten Abend. Setzt euch doch. Darf ich mich vorstellen? Shane Montana. Habt ihr mich also doch gefunden? Respekt. Drei Jungen schaffen das, wozu die Polizei 12 Jahre lang nicht in der Lage war. Nur schade, dass ihr es niemandem mehr erzählen könnt. Was haben Sie denn vor? Nun, in dieser Anlage gibt es auch einen schalldichten Bunker. Und wenn man die Luftzufuhr abstellt, ja, dann dauert's nicht lange, bis ihr mir nicht mehr in die Quere kommen könnt. Sie waren der Mann, den mein Onkel vor dem Haus von Mrs. Sparrow fast überfahren hätte, richtig? Und Sie waren auch derjenige, der nachts bei uns eingebrochen hat. Sie ahnten, dass wir Ihnen auf die Schliche kommen würden und ließen uns von Ihrem Komplizen Dr. Brown beobachten. Denn Sie fahren einen roten Citroën. Ist das nun ein Verhör? Schlaues Kerlchen. Der Doc hatte zufällig entdeckt, dass Ellies Bude ausgeräumt wurde. Als er dann von der Frau auf dem Schrottplatz erfuhr, dass ihr euch für den Krempel interessiert, habe ich ihn gebeten, ein Auge auf euch zu werfen. Ja. Aber du solltest dir nicht mehr so viele Gedanken machen, Dickerchen. Also, du wirst nicht mehr dazu kommen, sie jemandem mitzuteilen. Mich würde nur noch eines interessieren. Habt ihr rausgefunden, wer mein Geld hat? Aha, ich hatte recht. Jemand hat Ihnen das Geld abgenommen. Oh, vermutlich, während Sie sich von Dr. Brown ein neues Gesicht machen ließen. Tja, das ist dann Pech. Wir wissen nicht, wer das Geld hat. Wer hat mein Geld? Muss ein ziemlich dummes Gefühl sein, wenn nach all den Mühen das schöne Geld plötzlich weg ist. Also standen Sie unter Druck. Kein Geld und eigentlich auch tot. Hm. Hat der Doc Ihnen einen Job angeboten oder kamen Sie von alleine auf die Idee, ins Spionagegeschäft einzusteigen? Ach ja. Und Jim mit seinen Kontakten zur Armee war bestimmt nicht unschuldig daran, dass diese Insel nicht wieder freigegeben wurde. Ach, was du nicht alles weißt. Sind das militärische Unterlagen? Pläne für neue Kampfflugzeuge? Sicherlich bezahlen Ihnen die beiden Herren dort gutes Geld für diese geheimen Informationen. Nur eins verstehe ich noch nicht ganz. Wieso haben Sie uns ausgerechnet die Fotoalben geklaut? Ellie und ich haben uns auch nach meinem angeblichen Unfall noch getroffen. Ich war mir nie sicher, ob sie nicht doch noch Fotos von mir gemacht hatte. Wir sollten sie jetzt endlich beiseite schaffen, Shane. Lass uns das Geschäft hier zu Ende bringen und dann abhauen. Du hast recht, Jim. Jedes weitere Wort ist überflüssig. Doc, bringen Sie in Ihr neues Zuhause. Lebenslänglich für drei Detektive. Das ist doch mal ein neues Urteil. Vorwärts, da geht's zum Bunker. Aua! Montana, Jim und der Doc haben anscheinend einen gut florierenden Spionagering aufgezogen. Klein, aber sicherlich sehr effektiv. Alles andere ergibt keinen Sinn. Sie verkaufen vertrauliche Informationen an andere Länder. Klingt einleuchtend, hilft uns im Moment aber nicht weiter. Hier kommen wir nie wieder raus. Ob Sie noch da sind? Wie lange sitzen wir jetzt hier schon? 2 Stunden, oder? Ja, mindestens. Seid mal still. Ich glaube, da oben tut sich was. Ah, ihr sind ja unsere Spezialisten. Inspektor, dem Himmel sei Dank. Und Mr. Finnegan, wie kommen Sie denn hierher? Irgendwie hatte ich heute Abend ein ungutes Gefühl. Ich wollte mit euch reden und fuhr zum Schrottplatz. Aber ihr fuhrt gerade los. Da bin ich euch gefolgt. Doch im Hafen habe ich euch irgendwie verloren. Als ich euer Auto wiedergefunden hatte, sah ich noch, wie ihr mit einem Boot aufs Meer hinausfuhrt. Und da wurde mir das alles zu heiß und ich habe die Polizei angerufen. Ach so, danke. Ja. Auch ich bin Ihnen dankbar. Aber nun, Jupiter, möchte ich endlich wissen, was hier eigentlich los ist. Ja. Da oben liegen streng geheime Unterlagen aus amerikanischen Regierungskreisen und einige fluchende Männer, die nun Handschellen tragen. Sie werden alles erfahren. Doch jetzt sollten wir erst einmal hier raus. Die Luft ist doch arg dünn. Ja. Dann sage ich, mitkommen, vorwärts. Ja. Inspektor Milton? Ja, Jupiter? Also, richtig glauben kann ich dir das alles noch nicht. Du hast mir zwar auf der Rückfahrt eigentlich alles plausibel erklärt, aber ich hoffe nun, dass du mit deiner Vermutung auch in diesem Fall recht hast. Vertrauen Sie mir. Was um Himmels Willen soll das, mich mitten in der Nacht zu wecken? Wir würden Ihnen gern einige Fragen stellen. Dürfen wir reinkommen? Peter und Bob kennen Sie ja bereits. Ja. Das hier ist Jupiter Jones. Hm. Guten Abend, Mr. Forthland. Guten Abend. Ach, herrje, ich wusste es. Ihr Jungs seid helle Köpfe. Da kommen Sie rein. Ja, Jupiter, du hast völlig recht, so war's. 2 Tage nach dem Überfall hatte sich die erste Aufregung gelegt. An dem Abend sah ich durchs Fenster, wie eine Gestalt durch die Dunkelheit eilte. Mhm. Ich zog mir schnell etwas an und wollte durch den Tunnel hinüber in die Halle, doch da war auch der Unbekannte. Er schloss die Tür zum Postraum auf und ging hinein. Aha. Ja, es war Montana, der Freund von Ellie. Ja, ich kannte ihn, weil er sie einige Male von der Arbeit abgeholt hatte. Ich konnte beobachten, wie er etwas an der Wand machte. Und als er später weg war, haben Sie nachgeschaut und fanden das Geld aus dem Postzugraub. Ja, so war es. Warum haben Sie es nicht der Polizei übergeben? Ja, das hatte ich eigentlich vor, aber dann war... Meine Frau war damals bereits sehr krank. Nur eine teure Operation konnte sie retten. Sie nahmen das Geld, um ihrer Frau zu helfen. Ja. Ich erzählte ihr von einem Lottogewinn. Dank der Operation konnte sie 4 weitere Jahre leben. Sie war eine wunderbare Frau. Nach ihrem Tod versuchte ich, das wenige verbliebene Geld sinnvoll anzulegen. Einige Aktien, ein paar Bilder. Ja, ich wollte mir doch nur mein einsames Leben ein bisschen freundlicher gestalten. Ja, ja, ja. Diese Aktien, von denen mir Peter erzählte, die brachten mich auf die Idee, dass Sie das Geld haben könnten. Ich gebe aber zu, dass ich selbst noch daran zweifelte, bevor wir klingelten. Bleibt nur noch die Frage, wer hat die Polizei damals mit dem anonymen Anruf auf die Spur der 3 Mittäter von Shane Montana gebracht? Ich behaupte nun einfach mal, dass es entweder Ellie oder Montana selbst war. Aha. Wer sonst hätte ein Interesse daran haben können, dass er als einziger nicht im Knast landet? Ja, stimmt. Montana wollte sich irgendwann das Geld holen. Wahrscheinlich hat er noch gar nicht bemerkt, dass es längst weg war. Was passiert nun mit mir? Inspektor, kann ich Sie mal sprechen? Moment, nein. Der ist noch weiter vorne. Lass ihn einfach darauf. Das, also... Okay, meinetwegen. Danke. Mr. Forthland... Es war Unrecht, was Sie taten, aber man kann es sicherlich verstehen. Wir... Inspektor, kann man eigentlich irgendwie nachweisen, wer das Geld damals genommen hat? Welches Geld? Ja, eben. Entschuldigen Sie bitte vielmals die Störung, Sir. Ja, Inspektor. Sie und die Jungs sind Menschen, die Respekt verdienen. Sie entscheiden mit ihrem Herzen. So wie ich es damals tat. Danke. Gute Nacht, Sir. Hoffen wir, dass es das Richtige war, was wir getan haben. Bestimmt, Inspektor. Das glaube ich auch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja. Jeden Tag... Eine gute Tat. Und morgen darf ich mir dann überlegen, was ich in mein Protokoll schreibe. Oh. Von wem wird mir dann mal eine gute Tat zuteil? Ach, Sie schreiben rein, dass Sie heute Nacht ein paar Spione verhaften konnten. Mir ist doch gar nicht passiert, oder? Oh.